Halleluja. Josua, Halleluja. Den Befehl zu dem Sturm auf Jericho. Gott sprach, fürchte dich nicht, ich bin da. Oh, Jericho, Jericho, deine Macht war ohnegleichen. Oh, Jericho, Jericho, deine Pracht wird bald verbleichen. Oh, Jericho, Jericho, Jericho, die Stunde schlägt. Und man sah, Halleluja, Gottes Volk, Halleluja, anmarschieren zum Sturm auf Jericho, trug die Bundeslade voran. Oh, Jericho, Jericho, deine Macht war ohnegleichen. Oh, Jericho, Jericho, deine Pracht wird bald verbleichen. Oh, Jericho, Jericho, Jericho, die Stunde schlägt. Bald darauf, Halleluja, jauchzten auf, Halleluja, die Posaunen zum Sturm auf Jericho. Und die Mauern der Stadt stürzten um. Oh, Jericho, Jericho, deine Macht war ohnegleichen. Oh, Jericho, Jericho, deine Pracht wird bald verbleichen. Gebracht, Halleluja. Nur noch Schweigen und Tod für Jericho. Als er weiterzog, sprach Josua so: Oh, Jericho, Jericho, deine Macht war ohnegleichen. Oh, Jericho, Jericho, deine Pracht wird nun verbleichen. Oh, Jericho, Jericho, Jericho, die Stunde schlug.